Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. VC Nienburg siegt im Auftaktspiel, 45 Flüchtlinge in der Clausewitz-Kaserne und Iraki für Engagement geehrt. Für Sie am Mikrofon Philipp Kessler. 45 Flüchtlinge wurden am Wochenende in der Clausewitz-Kaserne Nienburg untergebracht. Diese stammen aus 11 verschiedenen Herkunftsländern. Die dortigen Räumlichkeiten werden im Auftrag des Landes als Erstaufnahmelager genutzt. Der ASB hatte bereits zu Freitag alle Vorkehrungen getroffen und betreut nun die Menschen. Abdel Karim Iraki wurde vor kurzem für sein persönliches Engagement geehrt. Als Migrationsbeauftragter der Stadt Nienburg sorgt sich der stellvertretende Bürgermeister Langendams besonders um Einwanderer und Flüchtlinge. Dafür wurde in Hannover von Ministerpräsident Stefan Weil geehrt. Natürlich ist es wichtig, wenn man den Ministerpräsidenten trifft, check hand und man unterhaltet sich mal kurz, das erlebt man nicht jeden Tag. Und das ist die Anerkennung, die wir bringen. Natürlich erwarten wir keine solche Einladungen, aber das ist schön. Wenn man Ehrenamt macht, dann macht man halt Ehrenamt, ohne etwas zu erwarten. Trotz durchwachsenem Wetter zog der ADFC Nienburg ein positives Fazit seiner diesjährigen Denkmaltour. Die Organisatoren der Radtour boten ein abwechslungsreiches, gut zu bewältigendes Radprogramm mit vielen interessanten Stops und Informationen. Im nächsten Jahr soll diese Veranstaltung wiederholt werden. Und wir kommen noch zum Sport. Mit einem Auswärtssieg startet die erste Damen des VC Nienburg in die neue Drittligasaison. Beim SC Langenhagen holen die Mädels um Trainer Thomas Platner einen 3:1-Sieg. Der war nach dem Spiel richtig zufrieden. Das eingetroffen ist, was ich gesagt habe, dass wir den Kader in guter Breite verstärkt haben, sodass wir dann ein anderes Bild bieten könnten. Und das zeigte sich halt auch im dritten, vierten Satz, dass du da immer noch weitere Optionen hast. Und das hat uns einfach dann nach Hause geschaukelt. Also insofern kann ich nicht eine erste Sechs oder einzelne Sechs. Es war eine gute Mannschaftsleistung in der Breite und entsprechend auch ein schöner Mannschaftserfolg mit 3:1. Soweit das Aktuelle vom Sport aus Nienburg und der Region.